Hallo Leute, guten Morgen oder guten Abend. Das ist mal, ich wollte sprechen über Worte für Politik und Visionen und bestimmte Medien. Populismus und Politikerei. Diese Worte benutzt sie nach Leben, auch wenn sie selbst in das Sprech fallen. Jeder Versuch, mit seinen Argumenten zu überzeugen, aber nicht schlecht sprechen, wie über den Diskurs und die Formen mit sehr wenig Hintergrund. In der Politik müssen wir mit Argumenten und mit einer Rhetorik der Qualität und der Basis diskutieren. Es geht nicht darum, Kriterien aufzuerlegen. Es geht darum, richtige Begriffe in der richtigen Perspektive zu setzen und vor allem die Realität nicht zu vergeben, da die meisten Menschen nie an Taubheit leiden, sondern weniger blind sind. Dankeschön.